Ja, ich habe diesen schönen Tag auf der Autobahn zugebracht, damit ich euch was erzählen kann. Also denke ich, wird schon werden. Erich Mühsam, ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen oder die Biografie ausbreiten, nur ganz kurz. 1878 geboren in Berlin, in Lübeck aufgewachsen als Sohn eines Apothekers. Um das Jahr 1900 nach Berlin ausgerissen und dort in die Bohème abgetaucht, wo er Gustav Landau kennenlernte und andere und merkte, dass in ihm eigentlich der Anarchist schon geboren war, der er dann wurde, dass er das schon war, ohne es zu wissen. Und wichtig dazu ist, was er selbst über seine Kindheit geschrieben hat, in den Tagebüchern, aus denen wir heute hören werden, dass er einen sehr strengen Vater hatte, der ihn hart und böse erzogen hat, versucht hat, zu einem guten Untertan hinzubiegen, zu brechen. Und das ist natürlich fast allen passiert, damals in der Gründerzeit. Aber Erich Mühsam, mit dem hat es eine Bewandtnis. Er hat sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, der Vater konnte ihn strafen und später auch die Lehrer, wie sie wollten. Er blieb immer widerständig, widerborstig. Er hat nicht die Sprüche gesagt, die er sagen sollte, sondern hat wieder irgendeinen Streich gespielt oder irgendetwas versiebt, sodass er von neuem gestraft wurde, bis die irgendwann aufgaben und sagten, dem ist nicht zu helfen, das ist ein verdorbenes Kind und das schwarze Schaf der Familie und alles. Das heißt, er wurde zum Außenseiter gemacht und anders behandelt als seine Geschwister. Und irgendwann merkte er, das schaffe ich nicht, in dieser Gesellschaft sozusagen eine positive Karriere zu machen, weil ich mit diesem Ausmaß an Unterdrückung, an Heuchelei, an Lüge, werde ich nicht fertig. Ich weiß auch, das ist meine innere Freiheit, die können mir nichts antun. Die können mich prügeln, die können mich einsperren. Wenn ich wieder rauskomme, mache ich weiter. Und das hat ihm eine besondere Kraft gegeben, die andere nicht hatten. Er hatte keine Angst vor Strafe, er hatte keine Angst vor Einsamkeit. Er hat sein eigenes Ding gemacht, floh in literarische Fantasien, fing an zu dichten. Es waren natürlich anarchistische Gedichte sehr schnell, aber auch Gedichte über sein Elend und die Vereinsamung, unter der er litt. Beides kann man in seinen frühen Werken alles nachlesen. Dann entwickelte er sich zu einem bekannten Anarchisten. Jeder kannte dieses Bild eigentlich. Das kennt man auch heute. War er damals schon eine bekannte Bohème-Figur. Und er probierte aus, kann man ganz kurz sagen, wie man lebt, wenn man alle bürgerlichen Werte negiert. Denn als Anarchist erkennst du ja nicht die bürgerliche Moral an oder die christliche. Alles das, was der Staat dir aufdrückt an Vorschriften, an Gesetzen, dem willst du dich ja nicht beugen. Du versuchst höchstens nicht ins Gefängnis zu kommen. Sozusagen, das war seine Grenze. Alles, was in dem Rahmen machbar war, dachte er, muss ich als Anarchist ausprobieren für mich. Ich muss das für mich leben, einfach um rauszukriegen, wie man überhaupt lebt, ohne diese bürgerlichen Vorschriften. Wenn ich die alle wegstreiche, dann bleibt ja nichts. Das heißt, ich muss mich ja auch nach irgendwas, ich muss ja meine eigenen Maßstäbe errichten. Das heißt, er lebte wild drauf los und dachte, mal sehen, was passiert. Das heißt, er probierte sich aus in verschiedensten Lebensbereichen. Und wenn man jung ist, sind es vor allem Frauen, für die er sich interessierte, Freunde, für die er sich interessierte und auch verschiedene anarchistische Aktionen. Also er hielt gern Reden auf Marktplätzen oder in Kaschem und versuchte die Leute dort auf dem Land oder in den kleinen Städten aufzuhetzen gegen den Staat, gegen die Regierung, gegen die Wehrpflicht, gegen die Arbeitspflicht und so weiter. Er hatte also ein ganzes Register von Themen. Aber diese Suche war natürlich anstrengend und macht, auch krankmachend, weil er immer darunter litt, dass er A, kein Geld hatte, B, verfolgt wurde, beobachtet wurde, bespitzelt wurde, auch bestraft wurde. Also er kam auch mal ins Gefängnis oder musste Strafe zahlen. Und 1910 dann, da war er 32 Jahre alt, wurde er von seiner Familie zur Kur geschickt in die Schweiz, wo er sozusagen in den Bergen hing und sich etwas langweilte, las die Tagebücher von Hagen von Ense. Die sind dafür berühmt, dass er sehr präzise die 1848er Revolution in Berlin beschrieb, in einer bestimmten Art, nämlich persönliche Sicht und gleichzeitig eine scharfe Sicht auf das politische Geschehen. Also nicht getrennt, sondern als erlebendes Subjekt hineingehen in das politische Geschehen und das zu einem, heute sagt man modernerweise, zu einem Narrativ verbinden, das heißt zu einer Erzählhaltung, die das Persönliche und das Politische miteinander verbindet und gleichzeitig auch für ihn den Vorteil brachte, dass er sich positionieren musste zum politischen Geschehen, dass er seine persönliche Haltung dazu finden musste und auch in Einklang bringen musste mit seinen eigenen Wünschen, Begierden und Vorurteilen und alles, was der Mensch in sich hat, das musste alles auf einen Nenner gebracht werden. Das war also richtige Bewältigungsarbeit oder Bewusstseinsarbeit für ihn und dies alles floss in seine Tagebücher ein. Als er das merkte, dass die wichtig für ihn sind, dass er plötzlich auch sich festigte als Gestalt, dass er regelmäßiger arbeitete, dass er beachtet wurde, dass seine Ansichten sich festigten oder auch vereinheitlichten sozusagen, schrieb er immer weiter und es sind dann 15 solche Bände geworden, 7000 Seiten zwischen 1910 und 1924. Da liegt ein halbes Leben dazwischen. Das kommt natürlich dann auch in den Tagebüchern vor. Und die ersten drei Jahre, ersten vier Jahre, von 1910 bis 1914, sind die Tagebücher sehr bunt. Er lebt in der Münchner Bohème, kennt all die Gestalten dort und es ist ein wüstes Durcheinander. Und er ordnet das aber für sich und er profiliert sich als Anarchist, der nicht einfach drauf loslebt, sondern alles das, was er macht, ist sozusagen Anarchie. Er lebt Anarchie für sich schon vor. Er will sich beweisen, dass man Anarchist sein kann in einer kaiserlichen Gesellschaft, wo all diese Gesetze gelten. Aber wenn die ihn machen lassen, dann kann er seinen anarchistischen Alltag leben, weil Anarchismus ist ja nicht Fahnen schwenken, sondern das ist auch früh aufstehen und den Tag durchhalten mit irgendwas, dass man am Abend wieder ins Bett gehen kann. Und alles muss von einer anarchistischen Haltung getragen werden. Und das war sozusagen seine Zukunftsarbeit, die er für die Anarchie entwickelt hat, ausprobiert hat. Was ist gut, was ist böse, muss ich ausprobieren. Darf ich mit jeder Frau schlafen? Und wenn sie hinterher weint, was ist dann? War ich schlecht zu ihr oder muss sie sich das gefallen lassen? Solche moralischen Fragen, ethische Fragen, Fragen des Mitleids, Fragen der Empathie oder was weiß ich, wie man das nennt. Wie lebt man die, wie verarbeitet man die und zu welcher Haltung kommt man dann am Ende, die sich auch mitteilen muss. Das hat er wunderschön alles, das war schön, eine schöne Zeit für ihn, diese Kaiserzeit. Er hat zwar geschimpft über den Staat, über die Unterdrückung, aber es war bunt, es war vor allem, sie haben ihn machen lassen, sie haben ihn in Ruhe gelassen, bis zu dem Tag, wo der Erste Weltkrieg ausbrach. Das war ein großer Einschnitt für die ganze Welt, aber auch für den armen Erich Mühsam, der plötzlich über Nacht alles verlor, was er hatte, seine Sicherheiten, sein Publikum, seine Gedichte und Texte wurden nicht mehr gedruckt, seine Freunde verwandelten sich plötzlich in wüste Krieger, blutgierige Franzosen, Killer und so weiter. Das heißt, mit denen konnte er nicht mehr reden. Er saß zu Hause, war entsetzt darüber, wozu Menschen fähig sind, las die Zeitungen und wusste auch selber nicht mehr, was mit seine ganzen anarchistischen Prinzipien waren plötzlich davongeschwommen. Er hatte keine Orientierung mehr. Und jetzt springe ich mal rein in diesen Kriegsbeginn als noch keiner wusste, was eigentlich passiert, warum jetzt Krieg ist. Nur, dass es jetzt losgeht, dass es ein ungeheures Ereignis ist. Alle, die da drin saßen, die das erlebt haben, haben das beschrieben. Auch Mühsam wurde von diesem Sog erfasst. Und ich lese jetzt so ein bisschen quer durch und zwischendurch sage ich auch dann mal etwas dazu. München, Montag, Dienstag, den 3.4. August 1914. Es ist 1 Uhr nachts. Der Himmel ist klar und voll Sternen, aber über die Akademie ragt der Rand einer weißen, in dicken Schichten gehäuften Wolken, in der es unaufhörlich blitzt. Unheimlich grelle, lang sichtbare, in horizontaler Linie laufende Blitze. Und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln und den Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Weiß, dass viele nicht zurückkehren werden, lese Depeschen und Nachrichten, die jetzt schon, ehe noch die Katastrophe eingesetzt hat, einem das Herz aufschreien machen. Ich sehe alles schaudervoll nah und viel schlimmer noch in der Realität, als die theoretisierende Fantasie es ausdachte. Und ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche Feinde, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, dass wir uns vor ihnen retten. Nur, wer sind sie, wer ist wir? Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, dass die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren, immerhin Menschen anderer Art, ohne Achtung vor unserer Welt, ohne Rücksicht auf unsere Gefühle, mordend und sengend, Frauen und Kinder misshandelnd und mit unseren Kulturgütern Kosakenspäße treibend. Und wie furchtbar ist es zu lesen, dass heute ein französischer Arzt mit 2 Offizieren in Metz versucht hat, einen Brunnen mit Cholera-Bazillen zu vergiften. Fußnote, Tartan-Meldung dementiert. Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès gemordet, also den französischen Staatschef, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien, man wird einer von allen, mit den Instinkten aller, aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik neben dem Gefühl wirksam bleibt, und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern gilt. Die Massen sind durch die Aufregung dieser Tage in wahre Hysterie geraten. Überall werden Spione gewittert. Dann rennen die Menschen in Haufen zusammen, misshandeln die Unglücklichen und übergeben sie der Polizei. Manchmal sollen ja wirklich schon russische Bombenwerfer abgefasst sein. Rosenthal erzählte eben im Torgelhaus, dass heute am Bahnhof 28 als Frauen oder Pfaffen verkleidete Russen verhaftet worden seien. Aber meistens müssen Unschuldige dran glauben. Gestern rettete ich die übermäßig geschminkte Frau Dr. Douglas André aus der Situation. Sie wurde für einen verkleideten Mann gehalten. Ich kam hinzu, legitimierte sie und ging mit ihr und dem armen Adi, der bei ihr war, ihrem 15-jährigen Sohn, zum nächsten Auto, gefolgt von johlenden, schimpfenden, maßlos erregten Menschenmengen. Kaum saß sie im Wagen und wollte abfahren, da stellten sich die Leute in den Weg und obwohl ich und die Kellner des Stefanie erklärten, die Frau zu kennen, wurden 2 Soldaten requiriert, die sie im Auto zur Kaserne begleiteten. Heute früh sah ich ein etwas ausländisch aussehendes Paar von erregtem Volk gehetzt durch die Straßen eilen. Was draus wurde, weiß ich nicht. Und nachmittags in der Sendlinger Straße brachten wieder Hunderte ein Mädchen zum Schutzmann, von dem behauptet wurde, es sei ein verkleideter Mann. Wilde Gerüchte laufen um, unkontrollierbar, da die Behörden über fast alles Schweigen bewahren. Danach sollen gestern und heute hier eine ganze Menge Serben und Russen standrechtlich erschossen sein. Sie sollen die Hauptpost, den Bahnhof, den Pulverturm bei Freimann haben in die Luft sprengen wollen. Heute früh wurde ausgesprengt, das Leitungswasser sei vergiftet. Offiziere riefen es warnend aus. Ich selbst war Zeuge davon. Die Häuser wurden einzeln benachrichtigt. Es stellte sich als leeres Gerede heraus. Man hört ganz heimlich von massenhaften Soldaten-Selbstmorden und so weiter. Aber doch ist die Einmütigkeit des Gefühls, eine gerechte Sache zu führen, bei aller Verblendung ergreifend. Man ist sehr ernst, aber doch sichtlich gehoben. Wäre bloß nicht schon überall eine üble Gesinnungsriecherei bemerkbar. Vorgestern Nacht traf ich Köhler von Maaßen und Bötticher, auch bekannt als Joachim Ringelnatz, im großen Raum der Torgelstube. Mein Erscheinen bewirkte das Misstrauen umsitzender nationaler Studenten, die uns belauschten und, obwohl kein Wort das Gefühl hätte verletzen können, viel denunzierten. Es gab böse Auseinandersetzungen. Maaßen teilte Ohrfeigen aus. Schließlich wurde Bötticher am Tag vor seiner Abfahrt zur Marine abgeführt, freilich noch auf der Straße freigelassen. Und ich beschimpft und bedroht, ohne ein politisches Wort gesprochen zu haben. Das ist der erste Überschwang der Gefühle, als der Krieg ausbricht. Es geht noch ein paar Zeiten so weiter. Er hat dann auch ein Flugblatt veröffentlicht in den Tagen, dass seine Zeitschrift Kein, die ja 4 Jahre lang monatlich erscheinen ließ, jetzt einstellen wird. Auch noch unter dem Eindruck des Glaubens, dass Deutschland angegriffen worden wäre. In den ersten Tagen hieß es, die Russen wären einmarschiert in Ostpreußen. Das war sozusagen, das war der Beginn der Kampfhandlung. Und daraus ableitend, weil seine damalige Verlobte in dieser Stadt, die gerade von Russen erobert worden war, wohnte und sich dort aufhielt, kriegte er die Panik und veröffentlichte ein Flugblatt, dass die Zeitschrift eingestellt wird für die Dauer des Krieges und dass er hofft, dass die Russen von diesem Flecken Erde wegbleiben. Das wurde ihm später übel angekreidet. Das hat ihm sehr geschadet. Das heißt, er zählte fortan auch zu denen, die der Kriegsbegeisterung anheimgefallen waren. Aber wenn man die Tagebücher liest, merkt man, dass die Dinge sich anders verhalten haben. Er war sozusagen aus allen Wolken gefallen, aus seinen Sicherheiten herausgefallen. Und es brauchte 3-4 Wochen, bis er merkte, wie der Krieg wirklich lief. Also es war nicht die verfeindeten Nationen, sondern es waren sozusagen die Soldaten, die von ihren Generälen aufeinander losgeschickt wurden, dass die Fronten nicht zwischen den Nationen verliefen, sondern zwischen oben und unten, wie man das später dann auch klarer gesagt hat. Er musste sich diese Erkenntnis mühevoll erarbeiten. München, Montag, den 21. September 14. Die Damenbesuche gestern verliefen nicht nur ohne Überlastung für mich, sondern ich kam überhaupt nicht zum Handeln. Das kam daher, dass Zenzel, seine spätere Frau, nicht allein, sondern in Gesellschaft der Leni erschien und dass Asta über absolut keinen Koitus wollte. Mit Zenzel hatte ich übrigens einen gelinden Krach. Sie schimpfte derartig auf die Holledauer Hopfenzupfer, das Gesindel, die Bazi, auf die man schießen und die man einsperren müsste, dass ich grob wurde. Sie habe jetzt umgelernt, das Pack sei nicht wert, dass man seinetwegen gegen die Gesellschaft ankämpfe. Sie werde künftig in keinem Handwerksburschen mehr etwas geben. Sie sei auch arm, aber deswegen nicht gemein und so weiter. Ich ärgerte mich sehr über das törichte Gerede, versuchte ihr begreiflich zu machen, dass diese Leute Opfer seien, keine Jugend gehabt haben etc. und infolgedessen undankbar und gemein sind, dass sie gerade ein Beweis seien für die Notwendigkeit, die Gesellschaftsbasis zu ändern. Und schließlich, da Zenzel immer dümmeres und egoistischeres Zeug redete, schlug ich auf den Tisch, erklärte, sie solle mit ihren Ansichten Pfarrkatel werden. Dann werde sie Verständnis dafür haben, dann werde sie Verständnis dafür finden. Kurzum, es gab Tränen, Einlenken, Versöhnung, Küsse und was dazugehört und nun ist alles wieder in Ordnung. Reizend war Asta. Sie küsste mich eine Stunde lang himmlisch, legte sich auch mit mir auf den Divan und ließ sich alles gefallen, was mein Finger mochte. Aber meine Versuche, mit der schweren Waffe in Aktion zu treten, scheiterten an ihrer Bitte, es zu lassen. Donnerstag kommt sie wieder und dann hat sie mir wieder alles zugesagt. Ich habe ja einen Brief an Isidor Bach geschrieben, in der Hoffnung, dass sie dort Verdienst als Näherin finde. Heute Nachmittag will ich zu Friedel Weigand gehen. Morgen erwarte ich Hedwig Putz. Also er bleibt in jeder Hinsicht aktiv und war ein kleiner Frauenheld. Das zieht sich auch durch die Tagebücher. Manchmal nervt es etwas, aber insgesamt ist es doch ziemlich komisch, weil er völlig unvoreingenommen, naiv angeht und sieht, was sich aus den Situationen Schönes machen lässt. Auch eine anarchistische Haltung. München, Donnerstag, den 31. Dezember 1914. Der letzte Tag dieses fürchterlichen Jahres. Was aber vor uns liegt, ist grau und schrecklich. Es ist das Wissen von Trauer und Unglück, wie wir es nie früher für möglich hielten und wie wir es jetzt gewöhnt sind, als müsse das alles so sein. Und unsere Hoffnungen, die früher über alles Erfahrene weit hinaustrugen, sind bescheiden geworden und bitten nur noch um ein Aufhören des Mords und der Vernichtung. Furchtbar lebendig war mir gerade in den letzten Tagen wieder der Schrecken des Kriegs. Meine Nerven sind herunter wie noch nie und ich weiß nicht, was draus werden mag. Dabei die äußerste Geldnot. Heute gelang es mir mal wieder, Rössler um eine Mark anzupumpen. Aber wie lange reicht das? Und immer aussichtsloser werden die Hoffnungen auf Hilfe. Zenzel ist in einer wahrhaft entsetzlichen Lage. Am 21. Januar wird sie aller Voraussicht nach mit ihrem Gatten aus der Wohnung exmittiert und ich habe für 4 Monate Miete 140 Mark garantiert. Kürzlich war der Hauswirt schon mal bei mir, mit Menschenfressermiene und höchst kriegerisch auf seinen Vorteil bedacht. Er wird mich also wohl erfolglos pfänden lassen. Und dann kommt die Vorladung zum Offenbarungseid, den ich, der Häuser wegen seines erwarteten Erbes, nicht leisten kann. Und dann kommt die Mitteilung an die Familie und Krach, Ärger, Vorwürfe und womögliche Kürzungen der Einnahmen oder gar der väterlichen Erbschaft. Ich habe Zenzel, um sie für einige Tage zu sichern, mit einem Brief zu Frexa geschickt, der vom Kriegsschauplatz nach Erwerbung des Eisernen Kreuzes krank zurückgekommen ist. Hoffentlich hilft er ihr. Im Allgemeinen ist die Beobachtung vom Anfang der großen Zeit an zu machen gewesen, dass das Erbarmen der Menschen mit Elend und Hunger nicht um ein Jota verstärkt wurde und dass jeder Einzelne wie nur immer darauf bedacht war und ist, seine paar erwucherten Mark zusammenzuhalten und zu vermehren, mochten die Armen sich darüber 20-mal das Genick brechen. Mir selbst fällt es ja sehr schwer, wieder in meinem Alter mit 5 oder 10 Pfennigen in der Tasche herumzulaufen und unausgesetzt demütigenden Situationen ausgesetzt zu sein. Denke ich aber an die Millionen Hungernden und Frierenden und an die tötenden und dem Mord ausgesetzten Menschen im Felde, die nichts als Unglück in Ohr und Auge tragen und die uns hier im warmen Zimmer satt werden wissen, dann weiß ich, dass ich der Letzte bin, der klagen darf. Wie lange der Irrsinn noch getrieben werden soll, weiß kein Mensch. Heute nehmen die Franzosen den Deutschen, morgen die Deutschen den Franzosen oder Engländern einen Schützengraben oder ein Gehöft fort. Jedes Mal kostet es Hunderte von Toten und fürs Leben ruinierte Menschen. Dabei ändert sich an der Grundlage nichts, aber hüben und drüben schreit alles durchhalten. Wozu um des Himmels Willen, wenn wir nun wirklich keine Kriegsentschädigung bekommen, wenn wirklich Frankreich intakt und Belgien selbstständig bleibt, wenn wirklich Galizien russisch oder ein Stück Elsass-Lothringens französisch würde und wenn selbst wirklich der nationale Wohlstand, in Anführung, derartig litte, dass auch jeder von uns sich noch mehr als vorher einschränken, noch weniger als vorher verdienen müsste. Das alles zu verhindern, soll das Blut weiterer Hunderttausende von Europäern wert sein? Wenn ich es mit Verzicht auf alles, was ich einmal erben soll, erreichen könnte, dass der Krieg nur einen Tag früher zu Ende wäre und das Leben nur eines einzigen singalesischen Bogenschützen gerettet würde, bei Gott, ich besinne mich nicht. Es ist furchtbar, mit welcher Selbstverständlichkeit gute Mitmenschen den Fortgang des Kriegs für nötig halten, damit doch nicht etwa wir den wirtschaftlichen Schaden von all dem Zerstörungswerk hätten. Als neulich die Position von Nancy mit Bomben mittleren Kalibers belegt und dabei als Antwort unschuldige Frauen und Kinder getötet wurden, genügte es den Flieger nicht, Zahn um Zahn Vergeltung zu üben. Ihre Bomben trugen den sinnigen Hinweis auf die gnadenbringenden Weihnachtstage, an denen das stattfand, die Aufschrift »Fröhliche Weihnachten«. Bekanntlich gibt es in diesem Land keinen größeren Schimpf als den, den die Feinde von Kriegsbeginn an über unsere Grenzen riefen, die deutschen Barbaren. Dies Heft geht mit dem Jahr zu Ende. Möge das neue Tagebuch eine bessere Zeit registrieren, gesehen durch ein gerechteres und reineres Herz. Das ist sozusagen die Bilanz nach dem ersten halben Kriegsjahr oder 5 Monate etwa. Mühsam sucht also noch nach einer neuen Aufgabe für sich. Außerdem wartet er, dass sein Vater stirbt in Lübeck. Der ist ziemlich reich, teilt ihm aber jeden Monat etwa 100 Mark zu, damit er nicht verhungert. Wie man weiß, ging das alles nicht so gut, wie er sich das geträumt hat. A war der Vater nicht so reich, wie er glaubte. B hat der Vater Wege gefunden, um ihm nach seinem Tod auch noch das Geld vorzuenthalten. Also Mühsam stand immer auf dem Schlauch sozusagen. Aber diese Erwartung der Erbschaft zieht sich auch ein bisschen durch das Tagebuch. Das heißt, er unterschied sich schon von anderen armen Schluckern dadurch, dass er nicht sozusagen morgens in die Fabrik gehen musste, um seine paar Kröten zu verdienen. Er lebte in einem Pensionszimmer, wo es Halbpension oder wie man das nennt, und abends konnte er sich seine kleine Zeche leisten. Die hat er dann durch Pokergewinne noch aufgebessert. Oder er pumpte seine Freunde an, was auch oft vorkam. Als der Vater dann starb, hatte Mühsam 15.000 Mark Schulden angehäuft in Erwartung der Erbschaft. Denn die Gläubiger wollten Sicherheiten haben und das war das Versprechen der Erbschaft. Und mit diesen 15.000 Schulden, als die abgegolten waren, da war es mit seinem Reichtum auch bald schon wieder vorbei. Ja, aber jetzt im Jahr 15, was jetzt kommt, findet er wieder Boden unter den Füßen. Das heißt, er fängt an zu denken, zu arbeiten. Was mache ich? Was kann ich als Anarchist machen? Ich brauche Verbündete. Ich sitze hier allein in München. Ich habe keine Freunde mehr. An wen kann ich rangehen? Ich muss irgendwas gegen den Krieg machen. Also er hat gemerkt, dass die Hauptaggressionskraft in diesem Krieg von Deutschland ausging, denn das konnte er täglich in den Zeitungen lesen. Der geballte Hass auf alles Ausländische, diese Eroberungsgier, also man muss möglichst viel von Europa erobern und sich das sozusagen unterwerfen, damit man dann später auch den Gewinn davon hat und so weiter. Also diese Mentalität war rundum verbreitet und gleichzeitig sah man überall die Krüppel von der Front zurückkehren. Man sah die langen Listen, die gefallenen Listen in den Zeitungen. Die Versorgungsnot setzte langsam ein. Und Mühsam merkte jetzt plötzlich, er findet immer mehr Leute, die auch so denken wie er, die ihm zuhören und die auch eine unglaubliche Wut auf die kriegsführenden Kräfte in Deutschland entwickeln, also Kaiser, Regierung, Militär und auch die Sozialdemokraten, die mit fliegenden Fahnen zur Kriegspartei übergelaufen waren und plötzlich ihre Klassengenossen in Frankreich genauso hassten wie alle anderen und so weiter. Das heißt, das kennen wir, dieser Verrat der Sozialdemokratie, der hat auch Mühsam sozusagen geärgert. War schon vorher natürlich kein Freund der Sozialdemokraten, aber dass das passieren konnte, machte ihn doppelt wütend und er suchte dann unter den Sozialdemokraten und bei den Pazifisten Leute, mit denen er reden konnte. Das waren in München wenige. Er fuhr dann auch nach Berlin und diese Aktionen, die kommen so langsam in Gang. In München kannte er den Kurt Eisner, den Führer der Sozialdemokraten, mit dem er sich erst gut verstanden, der linken Sozialdemokraten, der später dann zur USPD überging, der unabhängigen pazifistischen Sozialdemokraten. Und das heißt, dort fanden Prozesse statt, dass sich eine Antikriegsbewegung formierte und mühsam in München arbeitete dort heftig mit und versuchte, die Leute zusammenzubringen, dass sie auch wirklich wirksame Proteste zusammenbringen oder dann ab 1916, dass das Ganze zu einer Revolution kommt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind am 2. Januar 1915. Gustl Waldau nannte mir einige Zahlen, die er als Offizier authentisch erfahren konnte. Danach hat Deutschland bis jetzt 122.000 Mann allein an Toten verloren. Die Zahl der Verwundeten beträgt zwischen 800.000 und 900.000 Mann. Rechnet man die Gefangenen hinzu, so ist also die erste Million aus den Kampfreihen ausgeschiedener deutscher Soldaten längst überschritten. Nimmt man ferner an, dass von den Verwundeten vielleicht ein Drittel fürs Leben zum Krüppel geschossen ist, so fehlt nicht viel an einer halben Million vernichteter Existenzen. Der Krieg 1870-71 dauerte nahezu ein Jahr. Damals gab es im Ganzen bei den Deutschen 42.000 Tote, während wir jetzt nach 5 Monaten schon die Dreifachzahl haben. Nahezu ebenso viel werden die Franzosen haben, erheblich mehr, ja das Vielfache. Allein in den Masurischen Seen sollen ja 150.000 Mann verkommen sein, die Russen. Kommen hinzu die Österreicher, Ungarn, Engländer, Belgier, Serben, Montenegriner, Türken, Japaner, die unter deutscher, französischer oder englischer Fahne kämpfenden Eingeborenen in Afrika bzw. Asiaten und Afrikaner in Europa, die Buren, Ägypter, Kanadier und Australier, ferner die aufständischen Mohammedaner in Marokko, Tunis, Persien, Indien etc., so wird man die Zahl der jetzt schon Getöteten gewiss auf mindestens 1 Million Mann annehmen können. Die Zahl der getöteten Nichtkämpfer, der Greise, Frauen und Kinder in beschossenen Festungen und Hafenstädten und aus der Luft bombardierten Orten wird sich wohl nie genau bestimmen lassen. Die Scheußlichkeit der Kriegsführung wird immer ärger. Jene fließendes Feuer speiende Geschütze, von denen letzthin oft die Rede war, existieren wirklich. Vorerst haben nur die Deutschen dieses entsetzliche Gerät, das sogenanntes griechisches Feuer wirft. Das sind unlöschbare Flammen, die unter allen Umständen zu Ende brennen und selbst im luftleeren Raum nicht ersticken. Was es mit dem furchtbaren Minenkrieg auf sich hat, den dieser Krieg uns die Zivilisation Europas wieder lebendig gemacht hat, erhält aus diesem Satz des gestrigen Tagesberichts der deutschen obersten Heeresleitung. Ein vorgeschobener, von uns nicht besetzter Graben bei Fleuret wurde in dem Augenblick gesprengt, in dem die Franzosen von ihm Besitz genommen hatten. Die ganze französische Besatzung wurde vernichtet. Mir lief's kalt über den Rücken, als ich das las. Wie mag man dann noch von Tapferkeit reden, wo einfache Mechanik die ganze schauderhafte Mordarbeit verrichtet und man deren Wirkung im amtlichen Bericht noch rührend hervorhebt? April 10, 1915. Ohne meine Sehnsucht nach Jenny und bei Gott auch nach Friedel, die sich auch nicht gemeldet hat, zu berühren, gewinnt meine Zuneigung zu Zenzel täglich Boden in meinem Herzen. Wir kennen uns nun 1,5 Jahre und oft ertappe ich mich der schönen, köstlich natürlichen Frau gegenüber auf einer ganz jungenhaften, erfrischenden Verliebtheit. Wäre sie nicht an ihren Lucky so festgebunden, ich täte die Erinnerung an Jenny in einen besonders geschmückten Schrein meines Herzens und nehme Zenzel einfach zu mir. Wenn ihre eigenen Nerven ruhig und nicht von den perfidesten Nahrungssaugen zerquält sind, und dafür wollte ich wohl sorgen, ist sie für meine Nerven Sonne und Bad. Wer weiß, ob ich sie vielleicht nicht doch noch mal heirate, die Bäuerin aus der Holle Dau, zum Entsetzen meiner An- und Stammverwandtschaft. Trotz dieser wachsenden und ganz beglückend erwiderten Zärtlichkeit zu zänzeln, nehme mich die Gelegenheitsgespusi letztlich kolossal in Anspruch. Und eins davon, Fifi, scheint sich zu einer neuen, seriösen Dauersache auswachsen zu wollen. Das Mädel ist sehr verliebt in mich und da ihr vor 2 Monaten ihr erstes 4 Jahre währendes Verhältnis, sie ist schon 32 Jahre alt, in die Brüche ging, hängt sie nun mit allen Fasern an mir, der ihre Schmerzen wegküsst. Fifi ist durchaus nicht schön von Statur und Angesicht, aber ein liebes Kind. Ich sagte neulich zu ihr, du siehst lange nicht so hübsch aus, wie du bist. Im Gesicht stört eine behaarte Warze gleich über dem rechten Mundwinkel, die ich beim Küssen ängstlich zu meiden suche. An ihrem Akt ist nur die Büste gut, rund und ziemlich fest. Die Haut ist sehr weiß, was ich liebe. Aber sie hat ein wenig Bauch und die Beine sind nicht lang und nicht gerade genug. Der Körpergeruch ist ganz indifferent, wie so oft bei gebildeten Frauen. Es ist mehr gerührte Sympathie als Liebe, was mich zu ihr zieht, ihre vertrauensvolle Verliebtheit und die ruhige Anständigkeit ihres Charakters. Vorgestern Nachmittag war ich bei ihr, ohne die Absicht zu sexueller Betätigung. Aber dann kam es doch so, dass wir uns auszogen, obwohl ich am Abend Asta erwartete. Die kam auch, und da sie mit schöner Direktheit begehrte, ins Bett zu gehen, musste ich auch ihr den Mann stellen. An einem Tag 2 Frauen, das hatte ich seit meiner Apothekerzeit kaum mehr geleistet. Die Befürchtungen wegen der Potenz sind jedenfalls wohl als grundlos erwiesen. Heute Nachmittag kommt nun Ruth zu mir. Ob ich da wieder heran muss? Jedenfalls muss ich es morgen. Dann hat mir Zenzel ein Piacere versprochen. Ja, das sind immer komische Unterbrechungen im Kriegsgeschehen, aber ich meine, wenn man es im Fluss liest, dann klingt es auch anders. Aber es gehört alles zusammen. Fand auch mühsam. Montag, den 10. Mai 1915. Wenn es noch eine Steigerung des Entsetzlichen, eine Übergräuelung der Gräuel geben kann, so ist wohl die Torpedierung und Versenkung des englischen Riesendampfers Lusitania der Gipfel des Schreckens. Das Schiff mit 1978 Personen an Bord, darunter 2/3 Passagiere und von denen die gute Hälfte Frauen, Kinder und Säuglinge, ist in der irischen See von einem deutschen U-Boot vernichtet worden. Freilich heißt es, das Schiff sei armiert gewesen, was die britische Admiralität bestreitet, und es habe große Mengen Kriegsmunition an Bord gehabt. Und freilich hat der deutsche Botschafter in Amerika unter dem Hohn der deutschfeindlichen Wetter die Passagiere gewarnt, die Kriegszone auf englischen Schiffen zu befahren. Es mag also sein, dass vom Standpunkt des Kriegsrechts aus der schauderhafte Mord unangreifbar ist. Gleichwohl, mich ekelt's hier noch nach Recht und Unrecht zu suchen, wo jedes menschliche Empfinden vor Grauen aufschreien muss. Was war das vor 3 Jahren für ein Jammer auf dem ganzen Erdball, als die Titanic auf einen Eisberg lief? Heute sind wir weit entfernt vom Jammern. Laute Freude, konstatiert die Münchner Zeitung, weil der ingeniöse deutsche Technikergeist die Maschinen ersonnen hat, die jeden Eisberg weit übertrumpfen und deutscher Heldensinn diese Maschinen ohne falsche Scham sicher und wirkungsvoll zu gebrauchen weiß. Oh, Scham vor den Sternen am Firmament. 16. August 1915. Ich traf den Maler Götz, den Bekannten aus meiner Pariser Zeit 1907. Er ist als Unteroffizier in der Kommandantur in Roubaix bei Lille beschäftigt und auf Urlaub hier. Ein recht verständiger Mensch, der bei aller pflichtgemäßen Auffassung der Kriegsdinge sich seine gesunde Kritik gerettet hat. Er versichert, dass man draußen im Allgemeinen viel richtigere Ansichten habe als hier, also an der Front. So sei der französische Fliegerangriff auf Karlsruhe dort ohne jede Entrüstung beurteilt worden. Man war einfach der Auffassung, dass derartige Dinge durch vorherige deutsche Aktionen provoziert worden sind. Auch Götz ist der Ansicht, dass die sinnlose Brutalität der Bombenabwürfe über friedliche Einwohner unbeteiligter Städte von Deutschland ausgegangen sei, dadurch, dass deutsche Flieger zuerst Paris bombardiert haben. dass Paris als Festung anders zu behandeln sei als etwa Karlsruhe, sei Quatsch. Denn man habe ja nicht die Fortifications beworfen, sondern systematisch den Boulevard des Italiens mit der Absicht, nicht militärischen Schaden zu erzielen, sondern Panik in der Bevölkerung. Ganz richtig sagt Götz, der Grund für den nie mehr versöhnlichen Hass der Franzosen gegen die Deutschen seien weniger die Gewaltakte als die Geschmacklosigkeiten der Deutschen. Man könne es dort leichter ertragen, wenn massenweise französische Gefangene etwa hier hingerichtet würden, als den ekelhaften Unfug, dass im Frühjahr über Paris Bomben abgeworfen wurden mit den Begleitworten »Da habt ihr eure Ostereier«. Solche Dinge festigen in dem an Takt und sauberes Empfinden gewöhnten Volk bis zur Unauslöschlichkeit die Vorstellung von den Deutschen Barbaren und Hunnen. Wobei ja nie vergessen werden soll, dass das Schlagwort von den Hunnen auf die Deutschen bezogen von Wilhelm II., deutschem Kaiser, herrührt, dass er 1900 seinen Soldaten auf den Auszug zum Boxerkrieg mitgab. Sie sollten wie die Hunnen vorgehen, und Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Das ist ein bekanntes Zitat aus einer Rede von Kaiser Wilhelm. Solche Äußerungen haben langen Atem. Freitag, den 24. September 1915. Ausgemustert, dienstunfähig. Keine Engelsmusik hätte mir lieblicher in die Ohren tönen können als diese Entscheidung des Stabsarztes gestern vor der Hilfsersatzkommission. Vorgestern stand ich mit Zenzel an der Görresstraßenecke, als ein älterer Stabsarzt vorbeikam. Ich benutzte die Gelegenheit, um Zenzel vorzuklagen. Ich glaube, nächstens platze ich vor Nervosität. Zenzel beschwichtigte besorgt, bis ich ihr klar machte, dass nur der Militärarzt mich zu dem Bekenntnis veranlasst hätte. Der Zufall gab, dass wirklich derselbe Mann das Urteil über Leben oder Tod für mich zu fällen hatte. Um 8:30 Uhr musste ich in Zimmer 38 des Wehramts antreten, wo sich im Ganzen etwa 170 Mann versammelten, alle aus den Jahrgängen 78 bis 81. Zunächst gab ein Beamter in Zivil Anweisung, in welcher Weise die Herren zur Musterung vorgenommen würden. Dann erschien ein Oberstleutnant, der uns als Mannschaften apostrophierte und die Erklärung abgab, die Ausgehobenen würden sehr bald eingezogen werden, wohl schon Anfang Oktober. Die Stimmung unter den bis dahin dauernd Untauglichen sank sichtlich, besonders als dann die ersten untersuchten Leute mit Leichen, mit der Minen herauskamen und erzählten, Ortsbackens A, also alle nehmen sie. Und einer nach dem anderen die Nachricht brachte, verwendungsfähig, Infanterie, Pioniere etc., sodass schon die wenigen, die als Garnison diensttauglich bestimmt wurden, Neid und Glückwünsche einkassierten. Es schien, als sollten nur die wirklichen Krüppel ausgemustert werden. Die armen Leute taten mir schrecklich leid und ich dachte mit Entsetzen daran, dass meine Aussichten, frei zu werden, auch immer tiefer sanken. Ich hätte gewünscht, dass unsere Repräsentationshelden, Kaiser, König, Kanzler, Minister, die überall Glockengeläut, Hochgeschrei und Siegesjubel vorgemimt bekommen, diesen Saal 38 betreten sollten. Sie hätten ein bisschen wahre Volksstimmung wahrnehmen können. Von den 170 Männern dachte nicht einer an Vaterland und Ruhm. Eine furchtbare Depression lastete über den Gemütern und die Gesichter derer, die ausgehoben waren, drückten tiefste Verzweiflung aus. Alle. Und den entsetzten Gedanken zum Tode verurteilt. Ich überlegte indessen die Folgen, die die Einstellung für mich haben müsste, und beschäftigte mich im Geiste mit dem Eid, den ich hätte schwören müssen. Treue für König und Vaterland. Jeder weiß, dass das für mich wertlose Begriffe sind und dass mir gar nichts ferner liegt, als mich diesen höchst bekämpfenswerten Einrichtungen mit Leib und Leben zu verpflichten. Gott ist den Menschen der höchste Ausdruck aller seelischen Wahrheit, Ergriffenheit und Erfülltheit. Wer zu Gott schwört, tut es nach dem Geiste der Frömmigkeit aus dem tiefsten Bewusstsein seiner Herzenswahrheit heraus. Der Staat beruft sich auf Gott als den Schirmer seiner Berechtigung. Der König führt sein Amt von Gottes Gnaden. Staat und König aber nötigen unter Zwang und Drohung die Menschen zur Ablegung eines Eides um Gottes Willen, der den wenigsten von Herzen kommen kann, vielen aber direkt gegen die Wahrheit läuft. Den so erpressten Eid benutzen sie dann als Waffe und Folter gegen den, der ihn leisten musste. Ob nie einem Geistlichen diese entsetzliche Schmähung der Gottheit, diese fürchterliche Unsittlichkeit klar geworden ist? Als ich diese ganze Gedankenreihe durchging, beschloss ich endgültig, den Treueid zu verweigern, wenn er von mir verlangt würde, auf jede Gefahr. Mir ist Gottlob diese furchtbare Not erspart geblieben. Auf die Frage, was mir fehle, berief ich mich auf schlechte Augen und Herzerweiterung, die sich in Erschöpfungszuständen äußern. Der Stabsarzt selbst legte mir nahe, mich auch auf die Lungen zu berufen, behorchte mich nur ganz wenig und erklärte mich als ausgemustert. Ob ich das den seit 15 Jahren gerauchten Zigarren, getrunkenen schwarzen Kaffee und Alkohol und umarmten Frauen verdanke oder dem freiwilligen Verzicht der Militärbehörde, wage ich nicht zu entscheiden. Die neugierigen Blicke der Offiziere und Beamten, als ich in leuchtender Nacktheit in ihren geweihten Raum trat, lässt mich jedenfalls darauf schließen, dass man sich vorher über mich unterhalten haben wird. Und da mag wohl die Ansicht laut geworden sein, dass ein derartiger Miesmacher in der deutschen Armee mehr ruinieren als helfen kann. So wäre denn einmal mein Festhalten an der stets betätigten Gesinnung wahrhaft belohnt worden. Ein Martyrium hätte ich ohne Stolz hingenommen. Aber in was für Situationen einen der Krieg bringt, das wurde mir erst ganz klar, als ich im Vorraum der Musterung warten musste, bis die Reihe an mich käme und mit angstvoll zitterndem Herzen mit noch etwa 10 Leidensgefährten im Kreis um ein Zimmer saß, jeder war mit dem Hemd bekleidet, aus dem die behaarten oder glatten, krumm, dürren oder wampigen, nackten Beine hervorstachen. In dieser grotesken Maskerade, die das Vaterland von uns verlangte, mussten wir unser Schicksal erwarten, das für manchen tragischstes Verhängnis sein mag. Oktober. Inzwischen ist die schändliche Armenier-Ausrottung, der schon 800.000 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen, in ein neues Stadium getreten. Die Vereinigten Staaten haben, nachdem ihr Einspruch in Konstantinopel wirkungslos geblieben war, der Türkei mit dem Abbruch der Beziehungen gedroht, falls dem entsetzlichen Verbrechen nicht gesteuert wird. Ich habe mir für meine Kriegsdokumentensammlung einen Artikel der gewiss nicht deutschfeindlichen Neuen Zürcher Zeitung zurückgelegt, der beschreibt, wie unsere edlen türkischen Verbündeten hausen. Die deutsche Presse aber verhöhnt und beschimpft die Amerikaner und Engländer, die sich über die Gräuel aufregen. Und Graf Ernst Reventlobe erklärt, wir haben kritiklos zu billigen, was die verbündete Türkei an Maßnahmen für nötig hält, um der rebellischen Gelüste der Armenier Herr zu werden. Wie oft sind deutsche Pastoren früher durchs Land gereist und haben Vorträge über die gräulichen Taten der Türken gegen die Armenier gehalten und zur Solidarität der Christenheit aufgerufen gegen den religiösen Hassfanatismus der Musulmanen. Jetzt finden es die deutschen Christen ganz in der Ordnung, dass der Islam ein ganzes christliches Volk im eigenen Lande zu Tode martert. Sind wir doch in Christi Namen Seite an Seite mit den Mohammedanern in den Krieg gezogen und haben wir doch selbst den türkischen Mächtigen den Tipp gegeben, den Raubzug als heiligen Krieg des Islam auszustaffieren. Ja, wird noch heute geleugnet, der Völkermord war damals schon in aller Munde. Freitag, den 15. Oktober 1915. Gott hat das perfide Albion wieder mal gestraft. Das perfide Albion war ein Schimpfbegriff für England damals. Propaganda, Hasspropaganda. London wurde in der Nacht von vorgestern auf gestern ausgiebig mit Brand- und Sprengbomben belegt. Der amtliche Bericht zählt auf, wo sich die Zeppeline überall betätigt haben. An den Docks, Hafenanlagen etc. An erster Stelle aber heißt es die Stadt London, wo man große Brände beobachtet hat. das Krämervolk, so nennt man die Engländer in dem Lande, wo jedes Bestreben darauf gerichtet ist, den lieben Landsmann zu bewuchern und zu übervorteilen. Das Krämervolk ist also wieder an der Wurzel getroffen worden, indem man seine Kinder und Frauen zu nachtschlafender Zeit mit Granaten hingemacht hat. Wenn daraufhin wieder mal ein paar französische Flieger in Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe eine Kaserne oder ein Fürstenschloss bombardieren, dann wird bei uns der Empörung kein Ende sein. Das unbefestigte, außerhalb des Operationsgebiets gelegene Orte völkerrechtswidrigerweise angegriffen sein. Nonnenbruch meinte gestern erfreut, und diese Stimmung ist die herrschende im ganzen Lande. Es ist sehr gut, von Zeit zu Zeit immer wieder mal die Londoner zu beunruhigen. Sie meinen sonst Herr der Situation zu sein. Wie wär's, wenn man mal in München irgendeinen Nonnenbruch dadurch beunruhigte, dass man über ihn und seine Familie Fliegerbomben explodieren ließe? Ja, das ist auch deshalb interessant, weil die deutsche Luftwaffe, hieß es damals so, glaube ich, noch nicht, aber zielstrebig die Londoner City bombardierte mit vielen, vielen Toten, mit Zeppelinen. Also das war keine Erfindung des Ersten Weltkriegs, die Städte zu bombardieren, und auch keine Erfindung der Engländer. Das ging im Ersten Weltkrieg los, und der Zweite Weltkrieg war unter anderem, der Luftkrieg des Zweiten Weltkriegs war unter anderem auch schon eine Antwort auf die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, was man ja dann schnell vergessen hat. 31. Oktober 1915. Ich gehe mit der Idee um, demonstrative Proteste gegen den Krieg zu organisieren. Bin allerdings vorläufig noch gar nicht im Klaren, wie. Straßenkundgebungen sind sicher das Wirksamste und das Gefürchtetste. Die Stimmung im großen Publikum ist nachgerade reif, um dem Ruf nach Frieden und Brot Echo zu schaffen. Wenn etwa bei einer der polizeilich geschobenen Huldigungszüge vor das Wittelsbacher Palais plötzlich von 4, 5 Leuten an verschiedenen Stellen der Ruf ertönte, wir wollen Freiheit und Brot, so wäre vielleicht zu erreichen, dass aus der Huldigung ein allgemeiner Protest würde. Und man weiß nie, ob aus solchen anfänglich große oder sehr eindringliche Krawalle entstehen können, was gegenwärtig der zuverlässigste Weg wäre, um den Wunsch nach Beendigung der Schweinerei auch bei den Verantwortlichen äußerst dringend werden zu lassen. Nur werden solche Huldigungszüge stets nach großen Siegen unternommen, wenn die Stimmung also den Adversären günstiger ist als uns. Zudem nehmen daran zumeist Leute teil, die wenigstens nach außen auf loyale Haltung besonderen Wert legen. Außerdem bin ich noch ganz im Zweifel darüber, wie ich die zuverlässigen Leute finde, die den Versuch auf die Gefahr hin verprügelt und verhaftet zu werden unternehmen mögen, und wie ich selbst dabei völlig im Hintergrunde bleiben kann. Nicht, dass ich Angst hätte. Wüsste ich, dadurch Nützliches bewirken zu können, wäre mir auch jahrelange Haft nicht zu teuer. Aber mein Name im Zusammenhang mit Friedenskundgebungen wird alles verderben, weil die Sozialdemokraten nicht zögern würden, mich abzuschütteln und als Beweis dafür zu benutzen, dass Anarchisten Provokateure sind, und das haben sie längst fertiggebracht, im deutschen Sprachgebrauch das Wort Provokateur nur mit der Assoziation Agent Provokateur gelten zu lassen. Vielleicht nimmt mein Plan bei längerer Überlegung greifbare Reformen an, oder eine Gelegenheit ergibt sich, wo er sich zwanglos realisieren lässt. November 1915, also immer noch ein gutes Jahr nach Kriegsausbruch. Es kommen dann noch 4 Jahre. Inzwischen nimmt in Deutschland die reaktionäre Strömung deutlich zu. Sie äußert sich neuerdings besonders in immer offener hervortretenden antisemitischen Tendenzen, und der aufmerksame Beobachter trifft in breiten Bevölkerungsschichten geradezu auf Pogromstimmungen. Auf der Fahrt von Nürnberg hierher fuhren wir zweiter Klasse mit einem Münchner Magistratsrat zusammen mit Namen Kolmsberger, einem feisten alten Schwein von etwa 65 Jahren, der behäbig mit galanten Berliner Abenteuern renommierte, die offensichtlich alle erlogen waren. Kam er einmal auf ernstere Dinge zu reden, so trat der gewissenlose Plusmacher deutlich in die Erscheinung. Seine Weltanschauung kam aber in der Bemerkung zum Ausdruck, der nächste Krieg geht gegen die Juden. Zenzel erwiderte, die Juden hätten doch in diesem Kriege das ihrige ebenso getan wie alle anderen. Das macht nichts, war die Antwort. Als dann Zenzel meinte, dann dürfe man doch nichts mehr gegen die russischen Pogrome sagen, wenn man sie selbst anzetteln möchte, wurde der Mann verlegen. Gestern erzählte mir eine Dame, die ich durch Fräulein Schmidt im Café Stefanie kennenlernte, eine Jüdin, wie sie in einem Münchner Lokal Unterhaltung zwischen Bürgern und Soldaten belauscht hat. Die Soldaten, lauter zu Krüppeln Verwundete, hielten mit den derbsten Urteilen gegen den Krieg nicht zurück, so wenig wie die Bürger, die ihrerseits das Unglück in den Nahrungsmittelpreisen sehen. Tatsächlich kostet ein Ei heute schon 24 Pfennige gegen 7 in normalen Zeiten. Die Stimmung in dem Lokal sei aber umgeschlagen, als dann das Gespräch auf die Juden kam. Die Soldaten hätten sich gerühmt, in Polen die Kaftan-Juden einfach erschlagen zu haben, und die Bürger seien mit dieser Haltung sehr einverstanden gewesen und hätten sich höchst antisemitisch gebärdet. Judenfeindliche Andeutungen hört man jetzt auch von Leuten, denen sowas früher ganz fern lag. Und da bei der Masse, auch der sogenannten Intelligenz, Einsichten und Ansichten ebenso epidemisch auftreten wie Sentiments und Ressentiments, so dürfen wir Juden in Deutschland uns noch auf rechtartige Dinge gefasst machen. Eine kleine Pause hier zum Trinken. Auch diese kleine Beobachtung hätte man eher in die 30er, 40er Jahre verlegt, aber das ist das Interessante an solchen Zeitzeugnissen, dass man authentische Spuren von Geschichte findet, wo man sie nicht vermutet und die man auch, sagen wir mal, in Geschichtsbüchern nicht findet. Man weiß ja, dass die Geschichte, Geschichtsschreibung ist sehr stark ideologisch, ideologieabhängig. Es wird jeweils die eigene Sicht in eine Geschichtsdeutung gefasst. Und mit 100 Jahren Abstand kann man sozusagen praktisch alles über diesen Krieg schreiben, über den Ersten Weltkrieg. Es kommt nur auf die Perspektive an. Hier hat man ein Kriegszeugnis, das diesen Nachteil nicht hat. Es ist authentisch, es ist spontan am Tag des Geschehens niedergeschrieben worden, als dieser Erich Mühsam auch nicht wusste, wie es weitergeht. Also er lebt in der Ungewissheit, was morgen kommt, wie der Krieg ausgeht. Das muss man auch wissen, wenn man das liest. Das kann man, denkt man, also mit 100 Jahren Abstand auch nicht so, dass sie eine völlig andere Erlebnisweise hatten damals. Und außerdem war Erich Mühsam ja als Anarchist, stand er außerhalb jeder parteipolitischen Bindung. Das heißt, er schrieb nicht im Interesse einer Ideologie oder hatte keine Ideologie verinnerlicht, sondern er hatte ja sich lange darauf eingeübt, sein spontanes, direktes Erleben zum Maßstab, zum Maß der Dinge zu machen und von diesem direkten Erleben aus die Welt zu beurteilen. Das heißt, er gibt sich Mühe, sein Erleben, sein direktes Erleben als Grundlage dafür zu nehmen, wie er diesen Krieg erlebt und das auf dieser Grundlage festzuhalten, sodass keinerlei Verfälschungen eintreten, bis auf die, dass er natürlich als Anarchist die Dinge anders sieht. Aber das merkt man schnell, wie er die Dinge sieht. Und das Tolle daran ist das Authentische, glaube ich, und dass es heute sozusagen noch notwendig ist, um es an heutigen Geschichtsdeutungen und Darstellungen zu messen und zu vergleichen. Wenn man heute Bücher liest, da, wo es um die deutsche Kriegsschuld geht, das ist jetzt gerade vor einem halben Jahr, ein Engländer hat es geschrieben, dass die Deutschen eigentlich gar nicht so schlimm waren. Die anderen waren mindestens genauso schlimm. Aber wenn man das bei Mühsam liest, dann merkt man auch, dass der Widerspruch, der dieser Einzelmeinung auch in Deutschland entgegenwogte, dass das seine Berechtigung hat, weil tatsächlich aus von Deutschland, diese hasserfüllte Haltung der zu kurz gekommenen herkam, die den Engländern sozusagen die Weltmeere neidete, den Franzosen ihr Frankreich und die westlichen Gebiete und so weiter, kann man endlos, ist ja heute kein Thema, aber mühsam bringt uns sozusagen eine neue Sicht, die es sonst nicht gibt, und außerdem eine anarchistische, eine linke Sicht, die auch natürlich kritisch heute verarbeitet werden muss, aber sie ist ein wichtiger Beitrag zu der Vielzahl der Stimmen, die wir heute haben. Und insofern ist es schon lesenswert. Lesenswert ist es auch deshalb, weil, wie wir gehört haben, Mühsam ist keiner, der so seine Erlebnisse oder seine Eindrücke mal niederschreibt, sondern er erzählt. Wenn man die Handschriften sieht, das kann man auch im Internet, wo die sämtliche Texte zu lesen sind, und man kann beim Lesen auch immer mit einem Klick auf die Handschrift gehen und sehen, wie er das Original geschrieben hat, dann sieht man, dass er diese Tagebücher mit einer fließenden Schrift ohne Unterbrechung, kaum Streichung und kaum Fehler hingeschrieben hat. So wie er erlebt hat, hat er gedacht, und so wie er gedacht hat, hat er geschrieben. Also es ist ein Fluss, man merkt es auch am Stil, da ist nichts gebaut, sondern er hat dieses gute Deutsch vom Lübecker Gymnasium so verinnerlicht, dass es ihm praktisch ideal zur Verfügung steht. Wunderbare Schachtelsätze, die man dann beim Lesen natürlich auflösen muss, aber es passt alles ineinander. Es ist wunderbare erzählte Prosa, in der auch immerhin interessant eine anarchistische Haltung zum Ausdruck kommt. Das heißt, der Mann hatte eine künstlerische, literarische und politische Haltung in sich vereint, verinnerlicht. Und das merkt man diesem Stil an. Jetzt gehen wir mal zum letzten Teil. Wie spät haben wir es? Geht noch, oder? Gut. Jetzt kommt das Jahr 1916. Ich hatte schon ein bisschen vorweggenommen, dass Mühsam jetzt zunehmend versucht, politisch aktiv zu werden, und damit gerät er in Konflikt mit sich selbst, weil sein Anarchismus war eher Individualanarchismus. Er ging davon aus, wenn ich richtig lebe, wenn ich als Anarchist mich nicht krumm mache, nicht verbiege, nicht selbst verrate, dann gebe ich ein Beispiel für andere Leute, wie man anarchistisch leben kann, das halt es ansteckt. Sie sehen ja, dass es mir gut geht und dass ich ihnen was zu sagen habe, dass ich ihnen Auswege biete. Das heißt, das war sozusagen sein Modell, wie sich Anarchismus ausbreitet und wie Anarchismus zur Macht wird. Aber im Krieg plötzlich erlebt er, dass das nicht ausreicht. Das heißt, er muss politisch plötzlich arbeiten. Aber kommt er in Konflikt mit seinem Anarchismus, dass er plötzlich anfangen muss, mit Leuten zu reden, die er eigentlich nicht unbedingt mag, dass er Kompromisse machen muss, dass er sich auch anderen Meinungen beugen muss und so weiter. Und das geht ihm heftig gegen den Strich. Das wird ihm dann auch später noch richtig zum Verhängnis werden in 20er Jahren. Aber jetzt entstehen gerade diese Krisen, und die Weiterentwicklung seines Anarchismus, das spürt man ein bisschen zwischen den Zeilen. Ich sage es lieber vorher, damit sie dann gleich oder ihr gleich versteht, wohin der Hase läuft. Jetzt München, 1. Januar 1916. Das Neujahrs 1916 werde ich lange eingedenk bleiben. Bei uns fand eine große Silvesterfeier statt. Er hat inzwischen eine kleine Wohnung, hat die Erbschaft gemacht, hat mit seiner Zenzel eine Wohnung genommen, sie haben geheiratet und sie können jetzt Freunde einladen. Bei uns fand eine große Silvesterfeier statt, an der zugerechnet die Flüchtlinge von anderen Veranstaltungen 18 Personen teilnahmen. Es war ungemein lärmend und ausgelassen. Man ersäufte die große Zeit in Alkohol und Fröhlichkeit. Zentel hatte sich riesig angestrengt und reichlichst Speise und Trank vorgesorgt. Bei mir schaltete der starke Feuerzangenpunsch bald alle Hemmungen aus und ich lag in den Armen und am Munde einer Frau, Professor Annie von Asta. Frau Ehrengard wurde darüber hysterisch eifersüchtig und ich musste mich auch mit ihr abgeben. Da sich überall sogenannte Schwabinger Knäuel gebildet hatten, nahm niemand Anstoß daran, außer Zenzel, was mir leider in meiner Bezechtheit erst zu spät klar wurde. Als zwischen 7:30 und 8:30 heute früh die Gäste aufbrachen, machte Ehrengard so übel Szenen, dass ich sie zur Beruhigung heimbegleitete. Mein Ärger war aber groß, als sie sofort wieder erschien, angeblich weil die Tür verriegelt war. Ich stellte ihr vor, dass ich nun Vorwürfe bekäme und sie hatte nichts Besseres zu tun, als Zenzel darüber zur Rede zu stellen. Die machte mir dann im Schlafzimmer bittere Vorhaltung und erklärte, mich verlassen zu wollen, da ich sie fortwährend hässlichen Situationen aussetze. Sie wollte sofort weg, ließ sich aber durch Tränen und Bitten veranlassen, den furchtbaren Entschluss auszusetzen. Entsetzlich war es mir, als sie weinend sich vorwarf, Ludwig Engler meinetwegen verlassen zu haben. Sie bereue es und werde vielleicht doch noch zu ihm zurückgehen. Was nun daraus werden soll, ist mir ganz rätselhaft und beängstigend. Sie will es mir nicht glauben, dass sie mir unentbehrlich und meinem Herzen der Nächste von allen Menschen ist. Andererseits ist meine Sinnlichkeit bei Ehrengard zurzeit sehr stark engagiert und bei der fanatischen Verliebtheit der Frau und ihrer Kunst, mich immer wieder zu sich einzufangen, kann ich mich ihren Reizen nicht entziehen. Heute Nachmittag wollte Zenzel nun Engler treffen, der auf Urlaub da ist. Nun komme ich um 7:30 heim und finde niemanden vor. Meine Angst ist grenzenlos. Was fange ich ohne die Frau an? Ich bin hilflos wie ein Kind ohne sie. Dabei spüre ich die dumme Lage eines Mannes, der zwischen zwei Frauen steht. Und Zenzel, es ist nicht auszudenken, dass sie wieder in Sorgen und Elend zurück soll. Aber ich kenne sie und weiß zu gut, dass, wenn sie ernst macht, sie nichts von mir annehmen wird und alles Scheußliche lieber auf sich nehmen würde, als bei mir anzuklopfen. Mag das Schicksal noch einmal gnädig mit mir verfahren und mich die besoffenen Taktlosigkeiten nicht zu bitter büßen lassen. Und mag das neue Jahr besser fortfahren, als es begonnen hat. Pause. Es ist nach 9:00. Ich war in der Neureuther Straße und in der Hiltensberger Straße, um Zenzel zu suchen. Alles vergeblich. Meine letzte Hoffnung ist noch, sie könnte mit Engler oder vielleicht mit Ehrengard, die mir nicht öffnete und bei der es dunkel war, irgendwo in einem Lokal zu Abend essen und später doch noch kommen, mich inzwischen nur in Angst jagen. Aber diese Hoffnung ist sehr dünn. Ich muss es wohl glauben, dass sie fort ist und nur ein froher Schimmer zeigt sich mir in meiner trostlosen Düsterheit, dass es wohl nur ein paar Tage Urlaub sind, die sie sich genommen hat, um Sammlung zu finden. Das Schreiben tut mir jetzt etwas wohl. Ich will sehen, es ohne Zittern und vor jedem Geräusch draußen fortzusetzen. Noch kann ich ja gar nicht fassen, was geschehen zu sein scheint. Und gar nichts hat sie vorbereitet. Anscheinend auch nicht das geringste Notwendige mitgenommen. Die Wohnung ist nicht in Ordnung gebracht. Überall liegen noch die Spuren des nächtlichen Festes herum. Den Frühstückstisch habe ich abgeräumt und die Tischdecke über den Esstisch gelegt, damit es nicht gar so arm herschaut. Aber vor dem Schlafengehen graut mir. Das Bett ist nicht gemacht und ich bin so ungeschickt. Kein Waschwasser, nichts. Vielleicht denkt sie an all das noch und kommt doch wieder. Aber sie wird sich vorstellen, dass ich Ehrengard zu Hilfe rufe und mich mit ihr schnell in die neue Lage gewöhne. Sie kann wohl nicht wissen, wie furchtbar mir gerade diese Vorstellung ist, das Weib, das ich nicht liebe, sondern auf das ich einfach geil bin, den Triumph über die Frau erleben zu lassen, die allein mein Weib ist und sein kann. Nicht einmal geheizt ist in der Wohnung. Doch das ist nicht arg, da das Wetter sommerlich warm ist. Auch bin ich noch von Alkohol voll. Furchtbar leid tut mir die arme Zenzel. Sie muss schrecklich leiden. Aber so eifersüchtig zu werden, hätte sie mir früher zeigen sollen. Dann wäre die Ehe nicht geschlossen worden. Reue ist so dumm, aber ich durfte nicht heiraten. Ich mache Zenzel unglücklich und verfusche auch mein Leben. Ich will versuchen zu lesen. 2. Januar, also Tag später. Zenzel kam gestern Abend um 9:45 nach Hause. Sie hatte in Stefanie telefoniert, man solle mir Bescheid sagen, dass sie mich in der Max-Emanuel-Brauerei zum Abendbrot erwarte. Ich war aber nicht ins Café gegangen. So kam die Angst und Verzweiflung. Als sie da war, machten sich die Nerven in wildem Weinen Luft. Ich habe wie ein Kind geschluchzt. Aber die Leere, die 2 Stunden in mir und um mich war, wird mir zur Leere werden. Auch das bei allen komischen Zeichen, dass wie spontan und direkt die Tagebücher sein Erleben wiedergeben. Da ist nichts dazwischen, keine Wand und keine Fassade, sondern er schämt sich auch nicht, sich selbst vor sich selbst und vor der Nachwelt lächerlich zu machen, weil er genau seine Erlebnisweise wiedergibt. Was er sich als... Du sagst gar nicht, er hat keine Scham, sich vor der Nachwelt lächerlich zu machen. Inwieweit ist denn Tagebücher zu veröffentlichen? Hatte er ja wahrscheinlich kaum die Gelegenheit, zu sagen, ich möchte, dass meine Tagebücher veröffentlicht werden. Also, das heißt, entwickeln ein Tagebuch ist ja was sehr voyeuristisches. Ja. Das sind die tiefen Gedanken, die man tatsächlich an den Siebenbeinen vertraut. Also, da schafft das heute keiner mehr, weil wenn wir manchen E-Mail-Account gucken würde und dürfte, dann würde man wahrscheinlich ähnlich ersetzen. Gut, die Frage habe ich verstanden, kann ich schnell beantworten. Jeder, der Tagebuch schreibt, denkt insgeheim oder offen daran, dass das irgendwann mal jemand lesen soll. Denn sonst macht man sich die Arbeiten nicht eigentlich. Ja? Das heißt, ein bisschen Eitelkeit ist dabei und er selbst hat es auch natürlich sich darüber Gedanken gemacht in Band 1, kann man nachlesen, dass er sagt, auch wenn das niemand lesen wird, auch wenn die Veröffentlichung dieser Tagebücher in den nächsten 80 Jahren ausgeschlossen ist, und so weiter. Das heißt, er rechnet schon damit, dass er mit diesen Tagebüchern Literatur wird, in die Literatur eingeht und als literarische Gestalt sich auch verewigt. Und da überlegt er, ob er eine Fassade aufbaut, als toller Typ, der er ist, oder ob er sagt, nee, die Fassade ist uninteressant, für mich ist nur wichtig, was ich wirklich selber bin. Und das ist der Punkt. Okay, genau das wäre die Frage. Ja, gut. Lesen wir weiter. Moment. Nee, das kommt nicht. 11. April 1916. Berlin. Heute beherbergt mich eine Konditorei in der inneren Stadt, von wo ich um 6 Uhr zu Hase gehen will. Hugo Hase, ein linker Sozialdemokrat. Später Mitbegründer der USPD. Inzwischen die Eindrücke seit gestern in aller Kürze. Von Hans, seinem Bruder, der Arzt war in Berlin, ging ich nachmittags zum Reichstagsgebäude. Dort erhielt ich, nachdem mir eine nachgesuchte Besprechung mit Eduard Bernstein nicht gelungen war, nach vielem Warten Zutritt auf die Tribüne. Kohn Nordhausen sprach über den neuen Kali-Gesetzentwurf, was mich nicht interessierte. Das Hohe Haus übrigens ersichtlich ebenso wenig. Dann war ich aber doch noch Zeuge einer durch Widerwärtigkeit interessanten Szene. Der Präsident Kempf schlug vor, bis zum 2. Mai über Ostern zu vertagen. Dem widersprach Ledebur mit der Begründung, die Sozialistische Arbeitsgemeinschaft habe einen Antrag eingebracht, durch den eine Wiederholung der Vorgänge vom Sonnabend unmöglich gemacht und verhindert werden sollte, dass ein Abgeordneter durch Gewalttätigkeit von der Ausübung seiner parlamentarischen Pflichten abgehalten werden könne. Dazu muss gesagt werden, dass Karl Liebknecht verdroschen wurde an der Sitzung davor. Um das geht es hier. Die Sache sei so dringlich, dass zu ihrer Beratung unbedingt schon morgen, also heute, eine Extrasitzung angesetzt werden müsse. Dem widersprach Herr Scheidemann, Sozialdemokrat. Dieser ehemalige Revolutionär erklärte, dass er die Notwendigkeit einer so überstürzten Beratung nicht einsehe und denunzierte Hase, er habe Herrn Edmund Fischer gesagt, die Abgeordneten dürften ruhig gleich abreisen, es würde bestimmt nicht mehr verhandelt werden. Hase strafte ihn Lügen. Das half aber nichts, die ganze Rechte und Mitte des Hauses mitsamt dem Freisinn und der alten sozialdemokratischen Fraktion brüllten wie die Ochsen. Hört, hört! Und rasten vor Vergnügen und ich hatte das unangenehme Gefühl, mich in einer Idiotenanstalt zu befinden, deren Insassen eine Katzbalgerei vor geladenen Gästen vorführten, um die Menschenähnlichkeit der Affen ad oculus zu demonstrieren. Grenzenlos

Der Vorwärts aber, der behauptet hatte, dass diese Leute pekuniär an der Ausdehnung des Kriegs interessiert seien, was für jeden denkenden Menschen selbstverständlich ist, ist seit heute verboten. An der Somme und in Galizien gehen die entsetzlichsten Kämpfe weiter. Die Alliierten nehmen den Deutschen hier und da ein wenig Gelände weg und es bleibt alles unverändert trostlos. Ich komme mir bei allem so überflüssig und ratlos vor. Zur Aktivität findet sich nicht die leiseste Gelegenheit. Seit einem Monat korrespondiere ich lebhaft mit Julian Borchardt. Ich habe ihm vorgeschlagen, ich werde nach Berlin kommen, um ein Zusammengehen der Anarchisten mit dem äußersten linken Flügel der internationalistischen Sozialdemokraten zu erwägen. Er ist radikal genug, um selbst das Auftreten der Spartakusgruppe in der Sozialdemokratischen Reichskonferenz als zu schlapp zu verurteilen. Aber die Lehren der Kirchenväter sitzen auch bei ihm noch zu fest. Es soll alles vom historischen Materialismus herkommen, statt von Leidenschaft, Sehnsucht und Empörung. Das Wichtigste wäre die Verbindung mit den jungen Leuten. Aber wie an sie herankommen, da sie zum Teil von der Jugendwehr, zum anderen Teil von der Partei beschlagnahmt sind. Ich hoffe, hoffe, hoffe, aber ich weiß nicht, worauf noch woraufhin. So, an der Stelle mal den Schluss. Ich danke. Wenn noch Fragen sind, der musste kommen, da habe ich mir schon im Laufe des Vortrags überlegt. Ich glaube, ich würde die Rätsel wissen. Ja, ganz banale Frage. Wie geht es denn in den Tagebüchern weiter? Wie beschreibt er die große Welt der Republik etc.? Ich weiß nicht, für mich wird es jetzt mittendrin auf, wo es spannend wird. Ja. Großartige Werbung für die Tagebücher muss ich mir irgendwie besorgen, klauen meinetwegen, keine Ahnung. Ist nicht nötig, ist alles im Internet. Bloß wer es richtig lesen will, mit anfassen, dafür gibt es die Bücher. In Stichworten noch die kleine Ergänzung, was dann kam. Leider hören die Tagebücher im Oktober 1916 auf. Es fehlen mehrere Hefte, die sind in Moskau verschwunden. Das hat auch seine Bewandtnis. Sie setzen erst wieder im April 1919 ein, als Mühsam schon verhaftet ist. Die Räterepublik wird gerade zusammengeschossen in den ersten Maitagen. Mühsam erfährt es nur allmählich. Er hat aber großes Glück gehabt. Wäre er noch in München gewesen, wäre er unter Garantie auch ermordet worden, wie sein Freund und Lehrer Gustav Landauer, der dort in einem Gefängnishof erschlagen wurde. Und es gibt die schrecklichen Geschichten, die werden dann auch von ihm aufgearbeitet in den Jahren danach. Er hat 5,5 Jahre Zeit in bayerischer Festungshaft aufzuarbeiten, was passiert war, was in der Revolutionszeit passiert ist, wie es gelaufen ist, welche Fehler er gemacht hat, welcher Verrat von den Sozialdemokraten begangen wurde, die Reichswehreinheiten, die da überall im Lande rumhingen, weil kein Krieg mehr war, und die Freikorps zusammenriefen, um auf die Arbeiter schießen zu lassen, für die Revolution noch nicht zu Ende war, weil der Kaiser verjagt war. Die wollten also eine neue Form von Demokratie entwickeln. Das war aber alles sozusagen nicht vorgeplant, vorbereitet, wie man das von einer sozialistischen Revolution erwartet, sondern es war so entstanden als eine Art des Zusammenbruchs. Wie auch immer, Mühsam war mittendrin. Er hat die Situation in München mit zu einer revolutionären Situation getrieben. Er glaubte innig an die Weltrevolution, die von Moskau, von Russland aus sich über die ganze Welt ausbreitete. Er glaubte daran, dass Deutschland die nächste Station wird, mit Ungarn, Österreich. Überall waren kleine Räterepubliken entstanden, die allerdings in kürzester Zeit brutal zusammengeschossen wurden. Wie auch immer, Mühsam hat 5,5 Jahre in Festungshaft verbracht. Er war zusammengesperrt mit Revolutionären, mit denen er zum Teil in München gekämpft hatte. Und plötzlich war aber die Situation verändert. Das heißt, die bayerische Regierung versuchte diese Häftlinge, es war eigentlich eine Ehrenform der Haft, die für Offiziere gedacht waren. Sie waren deshalb in Festungshaft, weil sie aus ehrenhaften Motiven, die hat man ihnen immerhin zugestanden, gekämpft hatten. Aber in den 5 Jahren wurden sehr schnell alle Vorzüge, alle Privilegien einer Ehrenhaft umgedreht in eine besonders verschärfte Gefängnishaft. Und es gab ein richtiges Regime, das täglich die Schraube etwas fester zog. Das heißt, da waren in Bayern Sadisten am Werk, die Rache nahmen an diesen Revolutionären, die Schlachtorgien von 1919 überlebt hatten. Mühsam ist darüber krank geworden, nicht nur wegen dieser Bewacher, sondern auch wegen seiner Mithäftlinge, seiner ehemaligen Genossen. Denn alles, was im Deutschen Reich passierte, nämlich der Zerfall der linken Bewegung in verschiedene Richtungen, die sich bekämpften, fand auch in dieser Haft statt. Es gab dann plötzlich eine kommunistische Gruppe, eine unabhängige Gruppe, eine Syndikalistengruppe, eine KAP-Gruppe und so weiter, die sich bekämpft haben. Und Mühsam war Anarchist, der war gar keine Gruppe. Das heißt, er war das ideale Opfer. Dann hat er immer mehr Freunde verloren. Er wurde verleumdet aus dem Gefängnis, er wurde Spenden unterschlagen und er konnte sich nicht wehren, weil seine Gegendarstellungen nicht rausgelassen wurden aus dem Gefängnis. Das heißt, es war, man kann es nur lesen, man kann es nicht beschreiben, dass zu den Grausamkeiten gehört auch, dass dies alles festgehalten ist in 10 Bänden. Diese 5 Jahre des immer gleichen Gefängnisgeschehens. Diese 10 Bände kommen jetzt auf uns zu, die sind in Arbeit. Ich arbeite daran, ich kann sagen, es ist kein Satz langweilig, es ist tief bedrückend, es ist eine menschliche Grundsituation, die er sozusagen durchlebt und die er artikuliert in seinen Tagebüchern. Deshalb sind sie unbedingt lesenswert und sie werden in die Literatur eingehen, auch wenn man schwer erklären kann, wie er in 5,5 Jahren immer gleicher, gefängnishaft, immer neu und auch immer über dieselben Dinge reflektiert und immer in der Hoffnung, dass bald eine Amnestie kommt. Es kam die Amnestie erst am Ende 1924, als ein Herr Hitler auch in der Festungshaft saß, in einer besseren Festung, Landsberg, die neulich durch die Presse ging, wegen Herrn Hoeneß. Hitler sollte raus nach seinem Hitlerputsch von 1923. Deshalb wurde eine Amnestie erlassen. Bei der Gelegenheit kamen auch viele linke Häftlingsgefangene raus. Mühsam ist sofort nach Berlin umgezogen, weg aus Bayern. Hat dort Jahre damit zugebracht, rumzureisen und Vorträge zu halten für die Rote Hilfe, damit die anderen politischen und auch Kriminalgefangenen entlassen werden oder eine menschliche Behandlung erfahren. Das war sein eigenes großes Thema. Das andere große Thema war das Organisieren einer linken Bewegung links von den allen Parteien, die in der Lage sein sollte, die deutsche Revolution zu vollenden, also eine proletarische Revolution herbeizuführen, ohne Kommunisten, ohne Sozialdemokraten, ohne andere Sektierer, sondern nur aus begeisterten Kämpfern bestehend, die wissen, dass Führer nur alles verderben. Das heißt, er hat seinen Anarchismus weiter entwickelt, hat verschiedene Modelle entwickelt, wie man anarchistisch eine Kampforganisation aufbaut, aber es war in sich widersprüchlich, weil er mit dem Problem der Macht nicht umgehen konnte. Ein Anarchist darf keine Macht über andere ausüben, aber man kann keinen Trupp zusammenhalten, wenn nicht einer die Befehle gibt, aber das ging nicht. Es knarrte und knirschte in seinen verschiedenen Ansätzen. Es blieb dabei, er schrieb dann irgendwann im Gefängnis noch, Ich bin kein Führer, ich bin eigentlich nur ein Aufwiegler und das ist meine Rolle. Ich muss die Massen dazu aufwiegeln, dass sie die Führer stürzen. Das ist meine Rolle, mehr kann ich nicht. Und das ist schon viel genug. Aber mühsam wurde 1934, nachdem die Nazis an die Macht gekommen, 1933, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, in der Nacht des Reichstagsbrands. Ich mache es alles ein bisschen zu kurz, einfach damit wir, sonst wird der Abend sehr lang, verhaftet. Er stand schon auf den Listen, den Verhaftungslisten. Er ist nicht aus Deutschland geflohen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Das hatte er schon deutlich geschrieben vorher in seiner damals noch existierenden Zeitschrift Fanal. Ich weiß nicht warum. Angeblich hatte er schon eine Fahrkarte nach Dänemark zu Martin Andersen Nexø in der Tasche. Aber ich glaube, er war müde. Er konnte sich auch nicht vorstellen, im Ausland irgendwas zu machen. Also wieder so abgeschnitten zu sein von seinen Wirkungen wie im Gefängnis oder in München. Das heißt, ich glaube, er hatte gemerkt, dass es irgendwas zu Ende ist. Die schlimmsten Voraussagen, die er getroffen hatte, trafen ein. Er wurde 14 Monate gefoltert in verschiedenen Gefängnissen und dann am 10. Juli 1934 ermordet im KZ Oranienburg. Das wurde auch als Selbstmord fingiert. Es ist alles historisch aufgearbeitet, kann ich hier kurz machen. Seine Frau Zenzel Mühsam ist am Tag der Beerdigung, sie hatte an der Beerdigung nicht mehr teilgenommen, über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei geflohen. Es ist ihr gelungen, den Nachlass zu retten nach Prag, also seine Tagebücher und viele Briefe, Manuskripte. Und das war jetzt ihr einziges Kapital, mit dem sie versuchen musste, über die Zeiten zu kommen, von denen sie nicht wusste, wie es weitergeht. Also sie saß in Prag und hungerte, hatte wenig Helfer und sie hatte nur noch ein Lebensziel, das Werk von Erich muss gerettet werden. Dann plötzlich kamen Einladungen aus Moskau von einer alten Bekannten Mühsams, Frau Stassowa, die Leiterin der Internationalen Roten Hilfe. Zenzel soll nach Moskau und in die Sowjetunion reisen, sich erholen und dort Reden halten, vor Arbeitern sprechen über das Schicksal Erich Mühsams. Und ihre anarchistischen Freunde warnten sie, macht das nicht, das ist eine Falle und was weiß ich. Das heißt, sie war hin und her gerissen, sie konnte dann aber den Lockrufen nicht mehr widerstehen, auch aus Not nicht. Und wurde in Moskau, in der ganzen Sowjetunion herumgereicht, machte eine tolle Kur am Schwarzen Meer, hielt in großen Fabrikhallen Reden über Erich Mühsam. Sie wurde zu einer bekannten Figur, es stand alles in den Zeitungen. Und sie fasste Vertrauen und ließ den Nachlass aus Prag nach Moskau kommen, damit er dort betreut wurde und damit das Versprechen eingelöst werden konnte, dass alle Texte von Erich Mühsam veröffentlicht würden in mehreren Sprachen über die Internationale Rote Hilfe. Sie übergab alles dem Maxim-Gorki-Institut und unterschrieb einen Vertrag. Als sie unterschrieben hatte, am selben Tag, wurde sie verhaftet wegen trotzkistischer Betätigung, machte das Lagerleben 18 Jahre lang durch, in verschiedenen Straflagern, Gefängnissen, in der Verbannung, kam 1955 nach Ostberlin zurück und lebte dann bis 1962 als Rentnerin mit einer Partei, mit einer sogenannten Opferrente, die betrug 400 Mark, in einer kleinen Wohnung und unterschrieb auch gleich eine Verpflichtung für die Stasi als IM, dass sie ihre Wohnung als konspirative Wohnung zur Verfügung stellt. Ihren Mann, der in West-Berlin, damals dann in Dahlem begraben lag, hat sie in den Jahren kein einziges Mal besucht. Und sie starb dann 1962 am Lungenkrebs, nachdem sie viele Jahre diese Zeit dazu verwendet hatte, in der DDR Verlage dazu zu bringen, Erich Mühsam zu drucken. Das ist alles dokumentarisch belegt, ihre Versuche. Sie gehörte zu den gefürchteten Witwen, die plötzlich in den Verlagen auftauchten und sagte, ihr macht jetzt Erich Mühsam. Und Tatsächlich gelang ihr das dann, dass etwas erschien in der DDR von Erich Mühsam im Jahr 1958. Das war das Jahr, als der Kulturminister der DDR gestorben war. Er hieß Johannes Erbecher, war ein Feind Erich Mühsams. Sie kannten sich aus München 1916 bis 18 etwa. Und Becher hatte verhindert, dass Mühsam erschien. Becher war auch in Moskau und hat als Mann mit sehr guten Verbindungen zum Apparat verfolgen können, was Senzel in Moskau macht. Das heißt, da verschlingen sich verschiedene Dinge, die wir heute nicht mehr aufklären können, aber man kann sich einiges zusammenreiben. Wie auch immer, Senzel Mühsam ließ den ganzen Nachlass aus Moskau kommen in Form von Mikrofilmen. Die wurden an die Akademie der Künste geliefert, die kamen sie nicht in die Hand. Und dort wurden sie eingebunkert mit der Maßgabe, dass dort keiner rangehen darf, denn das sind anarchistische Schriften und keine linken Schriften, die sozusagen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Und das war, diese Regelung hielt vor bis zum Ende der DDR. Ich war damals Herausgeber der Erich Mühsam Werke im Verlag Volk und Welt Berlin und mir ist es dann über das Ministerium gelungen, mit einem UKAS an die Tagebücher ranzukommen und die zu lesen und habe auch Geld dafür gekriegt, dass die aufgearbeitet werden, also abgeschrieben werden. Das waren in 80er Jahren. Seitdem hatte ich diese Abschriften, die DDR ging unter, einen Riesenberg staubiger Abschriften, also so auf Kopierpapier. Und bei jedem Umzug stand die Frage, was mache ich jetzt damit? Keiner will es drucken. Ja, bis 2011 traf ich einen Computerfachmann, Mathematiker, Mühsam-Fan, Konrad Pienz, hatte eine Webseite, kann man sich mühsam.de, er hat sich als erster mühsam.de gesichert. Und mit dem redete ich und sagte, sag mal, kann man das nicht online machen, den Nachlass, wenn kein Verlag das drucken will? Sagte, klar. Machst du mit? Ja, klar, mache ich mit. Er schrieb ein Programm, dauerte ein paar Monate, dann wurden ein Tagebuchheft nach dem anderen dort sozusagen aufbereitet, muss alles natürlich dann noch, erst musste es auf digitalisiert werden, die Abschriften, dann musste alles verglichen werden, dann mussten Anmerkungen gemacht werden. Das habe ich mit dem Konrad Pienz in den letzten Jahren gemacht und seitdem erscheint jedes halbe Jahr einer dieser Bände parallel zu unserer Arbeit an der Webseite. Und so geht es bis 2018. Dann sind hoffentlich alle Bände erschienen, wenn der Verlag durchhält und wenn wir gesund bleiben und es schaffen, jedes halbe Jahr wieder ungefähr 250 bis 300 Seiten frisch bearbeitet ins Netz zu stellen. So, jetzt war eine lange Antwort, aber ich glaube, das ist der Rundum.